Soweit das unmittelbare Einspeisen der Daten ins Gehirn. Es folgt ein erster Test, der die Wirksamkeit beweisen soll. Kann losgehen. Hast du nicht gehört? Schalt die Kamera aus!